Wir haben den 9. April 2014. Herzlich willkommen zum Wrestling-Podcast mit Einstatt-I, nur auf wrestling.com mit Einstatt-I. Heute zu einem kurzen, kleinen Update und der schockierenden Nachricht, James Brian Helwig, besser bekannt als der alte Mid Warrior, ist mit 54 Jahren verstorben. Samstag noch bei der Hall of Fame gewesen, Sonntag bei WrestleMania und jetzt vergangene Montagnacht bei Raw eine Rede gehalten und nun der plötzliche Tode. Ist wohl anscheinend nach der Raw mit seiner Frau auf dem Weg zu seinem Auto gewesen und ist dann wohl einfach auf diesem Wege kollabiert, wurde dann direkt zum Krankenhaus gebracht und dort konnte man wohl nur noch seinen Tod feststellen. Ja, eine sehr überraschende Nachricht, wenn man bedenkt, dass Helwig jetzt die letzten Tage noch wieder aktiv war und auch ein, ja, es klingt schlecht, das zu sagen, aber ein sehr schlecht getimter Tod in dem Sinne und ein sehr mysteriöser Zeitpunkt dafür jetzt, wo die WWE sich nach vielen, vielen Jahren voller Streitigkeit mit dem Ultimate Warrior endlich so ein bisschen wieder vertragen hat mit ihm, ihn in die Hall of Fame eingeführt hat und man das Gleiche auch von verschiedenen Wrestlern gehört hat, die in der gleichen, jetzt im gleichen Jahrgang mit Ultimate Warrior in die Ruhmeshalle aufgenommen waren. Jack Roberts zum Beispiel hat sich wohl mit Ultimate Warrior jetzt versöhnt und da war wohl auch geplant, noch zusammenzuarbeiten später. Das Gleiche hat man von Kevin Nash gehört. Hulk Hogan war größte Rivalität des Ultimate Warriors über viele, viele Jahre. Ja, Ultimate Warrior hatte seine beste Zeit, so seinen Karrierehöhepunkt so in den 90er Jahren. Man erinnert sich da zurück an WrestleMania 6 aus dem Sky Dome in Toronto, Kanada, wo es dann hieß Ultimate Warrior gegen Hollywood Hogan im Main Event um den World Title. Damals hatte Ultimate Warrior ja den Intercontinental Titel schon und gewann dann gegen Hogan auch und war damit der erste Wrestler, der zugleich Intercontinental Titel und World Title hielt. Und das war eine Zeit, als die WWF-Regeln es noch verboten haben, diese beiden Titel gleichzeitig zu tragen und Warrior dann den Intercontinental-Titel sozusagen für vakant erklärt hat. Ja, was kann man sagen? Ein sehr spezieller Mensch, der im Streit sozusagen die WWE verlassen hat. Galt nie als einfacher Geschäftspartner, war sehr speziell, war ja sicherlich auch verrückt, was man stetig gemerkt hat. Und es gab dann ja viele Streitereien, zum Beispiel war er der Meinung, dass er mehr bezahlt werden müsste als Hulk Hogan, mehr bezahlt als alle anderen, weil er doch wichtiger wäre als alle anderen für die Shows, ein wichtigerer Teil. Und Vince hat ihm dann mehr Geld zugesagt, um zu garantieren, dass Warrior auftritt, hat sie ihm dann letztendlich aber nicht mehr Geld bezahlt. Das endete natürlich in Streitigkeiten, der Warrior ist erstmal gegangen. Ging es darum, inwieweit die Rechte vom Warrior bei der WWE liegen, inwieweit das noch genutzt werden darf. Man sah das Ganze dann noch, dass das ein DVD-Set rauskam, The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, da sagt praktisch schon der Name, DVD-Set, das der Warrior niemals genehmigt hat, in dem er niemals mitgearbeitet hat. Also ein DVD-Set von der WWE über den Warrior, ohne den Warrior. Und der Warrior wurde in diesem DVD-Set auch wirklich schlecht geredet, absolut von allen drüber gelästert. Und ein DVD-Set, das er irgendwo nie verziehen hat, insbesondere natürlich Vince McMahon, der da schon irgendwo dahinter steckte. Das Ganze hatte man jetzt mit der Hall of Fame-Aufnahme so ein bisschen geglättet wieder. Es kam ja jetzt vor einigen Wochen oder Tagen vielleicht sogar erst das neue Ultimate Collection vom Ultimate Warrior raus, ich glaube ein 3-DVD-Set, mit dem man das jetzt so ein bisschen gut machen wollte. Ja, was kann man noch sagen? Ultimate Warrior hat 2000 zum zweiten Mal geheiratet, Dana, und hat 2000 und 2002 zwei Töchter bekommen, Indiana Marin Indy Warrior und Madigan Train Warrior. Man merkt, der Warrior-Name ist mit drin, denn James Brian Helwig ist der Geburtsname. 1993 hat Brian Helwig legal seinen Namen auf lediglich Warrior geändert. Also der Name Warrior wirklich steht auf allen Urkunden und so weiter drauf, auf allen Zetteln und so weiter und dient dann halt auch für seine Töchter als der Nachname. Ja, das ist schon komisch. Also jetzt habe ich mir nochmal Raw angeguckt. Da wird es später dann auch mal ein Review zu geben. Ich werde mich heute also höchstwahrscheinlich zweimal melden in Form eines Podcasts. Und ja, jetzt in seiner Rückkehr sah der Warrior, dann muss man schon sagen, nachdem er dann ein bisschen an den Seilen gezogen hat und seine Rede vorbei hatte, er sah schon fertig aus, muss man wirklich sagen. Er war, er hat sehr gespitzt. Ich hab die Hall of Fame ja noch nicht geguckt und die WWE, als ich heute Morgen die Nachricht gehört hatte, hatte die WWE die Hall of Fame auch schon vom Network runtergenommen. Bis jetzt, ich habe gerade nochmal geguckt, ist sie auch noch nicht wieder drauf. Bin mir nicht sicher, weshalb sie runter ist, ob sie wieder hochkommt. Ob man an der Rede irgendwas ändert, irgendwas rausschneidet, möglicherweise, ob man vielleicht ein Bildschirm davor setzt in Memory of Ultimate Warrior oder ähnliches. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie bald wieder zu sehen sein wird, damit ich mir die Rede auch noch angucken kann. Was auf jeden Fall auffällig ist, Ultimate Warrior zeigte sich jetzt nicht so in den besten Konditionen jetzt mehrmals, hat immer stark geschwitzt, obwohl er eigentlich gar nicht so viel gemacht hat. Und das ist wohl eine Sache, die man auch an Eddie Guerrero in den letzten 2 Monaten vor seinem Tod beobachten konnte. Dieses starke Schwitzen aus der Puste sein, obwohl gar nicht viel gemacht wurde. Also nicht nach dem Match, sondern wirklich schon dann am Anfang im Ring. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit, kurz die Rede vom Ultimate Warrior von Raw zu zitieren. No WWE talent becomes a legend on their own. Every man's heart one day beats its final beat. His lungs breath their final breath. His lungs breathe their final breath. Und wenn man sich die Rede dann mal komplett durchliest oder anguckt, dann klang das schon stark nach so einer Verabschiedung, nach einer Abschiedsrede. Dann ist die Frage, ja, dieses Kollabieren und direkt Sterben klingt ganz stark nach Herzversagen, irgendetwas in die Richtung. Der Warrior hat früher natürlich stark Steroide genommen, das sah man früher an seinem Körper, hatte mehrere Verletzungen, bei Raw humpelte etwas, was nun aber sicherlich nicht dezent ausschlaggebend war, das Humpeln. Ja, es klang stark nach einer Abschiedsrede. Nun ist die Frage, wusste Warrior schon irgendwie etwas Gesundheitliches, was er für sich behalten hat? War da schon etwas? Kam es wirklich überraschend? Also er hat auf jeden Fall seine beiden Töchter, war er sehr, sehr stolz und hat die absolut geliebt. Selbstmord scheidet da dann irgendwo wohl eher aus. Auch wenn der Warrior ein verrückter Typ war, das hätte er wohl nicht getan. Also der war wirklich sehr, sehr stolz drauf. Das sah man auch in seinen Augen immer. Ja, es bringt nicht zu spekulieren, es ist wirklich noch nicht viel raus an Informationen, eigentlich noch gar nichts. Es wäre jetzt vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, um auf dem WWE Network ein paar Ultimate Warrior Matches zu gucken, WrestleMania 6, der Main Event. Ultimate Warrior natürlich wahrlich nie ein großer Wrestler gewesen, immer von seinen Promos und seinem Auftritt an sich gelebt. Ja, und dann würde ich sagen, war es das erstmal. Sobald es neue Informationen gibt, wird das hier natürlich auch vermeldet werden. Und ansonsten kann man nur sagen, warten, abwarten, was da passiert ist. Und vielleicht nochmal ein schönes Ultimate Warrior Match gucken. Also WrestleMania 6 bietet sich dann natürlich an. Natürlich sehr, sehr traurig für seine Frau und die 2 Kinder, die er zurücklässt. Und ein wirklich sehr trauriger Zeitpunkt, wenn man denkt, 20 Jahre lang, wenn nicht sogar noch mehr, weil einen absoluten Streit mit der WWE, jetzt hat sich das so langsam ein bisschen geglättet, man hat die neue DVD rausgebracht, um diese absolut miese Propaganda-DVD vor endlichen Jahren so ein bisschen auszugleichen und so ein bisschen Entschuldigung dazu geben. Ich gab vor einigen Tagen dann ein Bild von Vince und dem Warrior auch, weil sie sich dann irgendwo ein bisschen vertragen haben. Schon ein mysteriöser Zeitpunkt, das muss man wirklich sagen. Ja, die Frage ist, wie, warum? Dazu noch keine weiteren Informationen vorhanden. Sobald da irgendwas gibt, werde ich mich zurück melden. Ich werde mich dann nochmal melden, wahrscheinlich heute, ansonsten morgen Vormittag mit dem Review von Raw. Da ist auch so einiges passiert. Unter anderem natürlich auch der Ultimate Warrior, der nochmal da war, seiner letzten Rede, Abschiedsrede, Fragezeichen, man weiß es nicht. das auf jeden Fall dazu. Und ja, das kann einem natürlich nur leid tun. Wir hören uns bald wieder. Das war's vom Wrestling Podcast.